Ein Seitenstück zum Jesuiten Petre in England bildet im 17. Jahrhundert der Staatsminister und Jesuit Eberhard Niethard in Spanien, den die ultramontanen historisch-politischen Blätter, also eine unverdächtige Quelle, kurz und gut charakterisieren: Soldat, Jesuit, Professor der Philosophie, Beichtvater und Erzieher am Wiener Hofe, Beichtvater der Königin von Spanien, spanischer Staatsminister, Generalinquisitor, spanischer Gesandter in Rom, Erzbischof, Kardinal. Das ist in kurzen Worten das Leben des österreichischen Jesuiten Eberhard Niethard. Historisch-politische Blätter, 98. Band, Seite 139. Auch der venezianische Botschafter am Hofe zu Madrid, Marino Zorzi, erklärt in einem Berichte vom April 1667 an die Signora, dass Niethard die spanische Monarchie regiere. Aus den Gesandtschaftsberichten mitgeteilt am angegebenen Ort, Seite 143. Dass die Jesuiten an den politischen und kriegerischen Wirren des Dreißigjährigen Krieges stark beteiligt, vielfach treibende Kraft waren, bedarf kaum eines Beweises. Quörer sagt: Nachdem die Jesuiten sich unter den beiden kindisch schwachen Nachfolgern Kaiser Maximilians II. Völlig festgesetzt und gewissermaßen Herren im Hause Österreich geworden waren, traten sie offen mit ihren großen politischen Plänen hervor. Es galt jetzt nicht mehr bloß einige Provinzen durch Schlauheit zu gewinnen, sondern ganz Deutschland, und durch Deutschland das protestantische Europa sollte durch Waffengewalt unterjocht und die Reformation unterdrückt werden. Eine ungeheure Revolution wollten sie durchsetzen. Der Dreißigjährige Krieg ist, sofern die Jesuiten und ihre Bestrebungen nicht selbst als Kinder der Zeit zu betrachten sind, das Werk dieses Ordens. Die Fürsten und Könige, die in diesem furchtbaren Kampfe für die katholische Sache fochten, spielten die Rolle, welche ihnen die Jesuiten geschrieben. Die wichtigste Stellung in dem weitaussehenden Plane wurde dem Kaiserhause vorbehalten. Unbedingte Befriedigung der Herrschsucht war der Köder, den die Jesuiten dem Hause Habsburg vorhielten. Man zeigte diesen Prinzen Deutschland zu ihren Füßen, man schmeichelte den alten Ansprüchen dieser Dynastie auf Weltherrschaft, die seit der Vereinigung des spanischen und österreichischen Erbes in einem Hause rege geworden war. Doch mussten die Jesuiten erst einen für ihre Pläne tauglichen Kaiser herbeischaffen, denn was war mit Menschen zu machen wie Kaiser Rudolf II. Und wie Matthias? Sie fanden ihn in der Person Ferdinands II. Die Aufstellung einer vom Kaiser unabhängigen Kriegsmacht unter dem Befehle des Herzogs von Bayern neben den kaiserlichen Heeren hat sich nicht bloß von selbst ergeben, sie ist vielmehr das Werk einer tiefen, weit ausschauenden Politik. Weil Wallensteins gigantischer Geist dieses Gewebe zerrissen und dem Dreißigjährigen Kriege einen rein kaiserlichen Charakter aufdrücken wollte, darum musste er fallen. Jene künstliche Einreihung der Bayern wie der Sturz des Friedländers ist das Werk der Jesuiten. Geschichte Gustav Adolfs, Stuttgart, 1837, Seite 339 und folgende. Dies allgemeine Urteil wird durch manche aus der Ordensgeschichte bekannt gewordene Tatsache bestätigt. Am 19. Juni 1618 schrieb der Jesuit Rumer, Rektor des Jesuitenkollegs zu Passau, an den Jesuiten Lamormaini, Rektor des Jesuitenkollegs zu Graz, bald darauf Beichtvater Kaiser Ferdinands II., einen Brief, der schlagender Beweis ist für die zum Kriege treibende Tätigkeit der Jesuiten. Ich vernehme, dass man ihr kaiserlich Majestät Volk wirbet wider die Böhmen. Soferne diese Sache mit Kriegen vorgenommen wird, hoffe ich bald etwas Gutes. Kommt es aber zur Vereinigung, so befürchte ich mich, wir werden müssen draußen bleiben, wie aus Venedig. Die Stände nehmen uns gewisslich nit an, es sei dann, dass sie mit Macht dazu gezwungen werden. Es ist niemals keine bessere Okkasion gewesen, den Böhmen alle Privilegia, so der Religion und Majestät briefschädlich zu entziehen, als jetzt, Apologia oder Entschuldigungsschrift, aus was für unvermeidlichen Ursachen alle drei Stände des löblichen Königsreichs Böheim sub Utraque ein Defensionswerk anstellen müssen. Prag 1618, Seite 81 und 394. Auch die Jesuiten in Münster gaben sich eifrig politischer Tätigkeit hin. Besonders traten die Patres Schücking, Körler und Mullmann hervor. Im Garten des Jesuitenordenshauses hielten die katholischen Gesandten ihre vorbereitenden Zusammenkünfte ab. Einer der angesehensten unter ihnen, Caspar de Bracamonte y Guzman, Graf von Peñaranda, der spanische Prinzipalgesandte, erbaute sich während seines Aufenthaltes in Münster in der Nachbarschaft des Kollegiums ein Haus, welches er bei seiner Abreise 1648 den Patres schenkte. Auch mit den akatholischen Staatsmännern wussten sich die Patres trotz ihrer sonstigen Prinzipienstrenge recht wohl zu benehmen. Suavita in modo, fortita in re, Steinberger am angegebenen Ort, Seite 54. Der berühmte Odendichter des Jesuitenordens, Jakob Balde, knüpfte um die gleiche Zeit von München aus mit dem französischen Gesandten in Münster Avaux politische Beziehungen an. Er verewigte sie, indem er das neunte Buch seiner Silva Lyricae dem Vertreter Frankreichs widmete. Steinberger am angegebenen Ort, Seite 48. Mit der interessanteste Beweis, auf andere Beweise komme ich übrigens gleich bei der Besprechung der Tätigkeit jesuitischer Fürstenbeichtväter, für die werktätige Anteilnahme des Jesuitenordens am Dreißigjährigen Kriege ist folgende aus dem Dunkel des Münchner Staatsarchivs nach 160 Jahren emporgestiegene Tatsache.